Das ist doch auch eine tolle Zeit, so nach den Sommerferien, wenn es wieder losgeht im Alltag. Und wir lassen uns nicht stören, wenn es draußen regnet oder kalt ist oder nass ist, weil Jesus Christus ist das Licht der Welt. Wir haben allen Grund, uns wirklich zu freuen und zuversichtlich zu sein. Und wir haben letzten Sonntag bereits mit einer neuen Predigtreihe begonnen. Und zwar schauen wir uns einige Texte im Johannesevangelium an. Im Johannesevangelium geht es besonders um die Frage, wer ist denn Jesus? Wer ist Jesus? Und wenn das stimmt, was Jesus Christus über sich selber sagt, wenn das stimmt, was Jesus über sich behauptet, dann können du und ich nicht einfach nur so weitermachen in unserem Leben, sondern dann heißt es wirklich mit dem ganzen Leben, mit dem ganzen Herzen, mit ganzer Hingabe auf diesen Jesus Christus zu vertrauen, auf ihn zu setzen, aber ihm wirklich nachzufolgen. Und wir hatten uns letzten Sonntag die ersten 5 Verse angeschaut, zusammen mit ein paar anderen Versen. Und in diesen ersten 5 Versen, da sehen wir etwas ganz Besonderes vom Charakter Gottes, wie er in seinem Innersten ist. Und da waren 2 zentrale Punkte gewesen, dass Gott in sich selber, er ist ja Vater, Sohn und Heiliger Geist, 3 Personen, ein Gott, die Dreieinigkeit Gottes, dass Gott in seinem Charakter, in seinem Innersten, in sich selber ganz tiefe Beziehungen hat, die wirklich erfüllt sind von tiefer, herzlicher, fröhlicher, begeisternder Liebe. In einem Ausmaß, wie du und ich es nur bruchstückhaft erahnen können. Das heißt, nimm die beste Ehe, die du dir vorstellen kannst. Und nimm in dieser Ehe die absolut besten Momente, die sie haben, an Intimität, an Beziehung, an ganz tiefer Liebe. Und dann kommen wir so ein kleines bisschen ran an der großartigen Liebe, die Gott in sich selber hat und von der du und ich, wenn du eine Beziehung mit Jesus Christus eingehst, Stück für Stück schmecken dürfen und so richtig genießen dürfen. Und der zweite Hauptpunkt war gewesen, dass dieser Gott dann gesagt hat und beschlossen hat, Menschen zu schaffen. Er hätte sagen können, ich bin perfekt, in mir zufrieden, ich brauche das alles gar nicht. Aber Gott hat beschlossen und gesagt, dass er diese Freude und diese Liebe multipliziert. Der zweite Punkt war gewesen, er ist ein kreativer Schöpfer, der Liebe und Freude multipliziert. Wir hatten das Beispiel genommen, dass wenn ein Musiker etwas übt und schön spielen kann oder singen kann, die Freude wird dann multipliziert, wenn man es teilt, wenn man es nicht nur für sich selber singt und spielt, wenn man es wirklich nach außen trägt. Und so, Gott ist wirklich in sich selber perfekte Liebe, wie du und ich es nur so ein Stück weit erahnen, aber auch genießen können. Und dann das Großartige, dieser Gott behält diese Liebe und Freude nicht für sich selber, sondern sie fließt förmlich über. Und heute Morgen schauen wir uns die Verse 12 bis 13 an und um den Zusammenhang richtig zu verstehen, möchte ich nochmals ein paar Verse lesen. Und zwar, der erste Vers heißt, am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das klingt ein bisschen philosophisch. Wenn wir den Vers 14 anschauen, dann verstehen wir gleich, hier geht es um Jesus Christus. Der Fokus ist von Anfang an auf diesen Jesus Christus. Vers 14 heißt, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Das heißt, das Wort, von dem gesprochen wird, ist Jesus Christus. Von Anfang an geht es hier um Jesus Christus. Wer ist dieser Jesus Christus? Wenn er derjenige ist, der behauptet, dann hat es massive Auswirkungen auf dein und mein Leben. Und wir haben gesehen, da heißt es dann in Vers 3, ich sage und schreibe, durch ihn, Jesus, ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn, was ohne Jesus entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Jesus Christus als der Schöpfer, natürlich ist der Vater und der Heilige Geist mitbeteiligt, aber es ist nichts entstanden von all dem Schönen, was wir draußen in der Schöpfung haben, ohne Jesus Christus. Das Leben kommt von ihm und er ist auch das Licht. Und dann hatte Gott den Johannes, den Täufer, unter anderem geschickt, damit eben Menschen wissen, wer dieser Jesus ist. Ich lese mal, damit wir den Zusammenhang verstehen, die Verse 6 bis 11. Nun trat ein Mensch auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge, sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht, nämlich Jesus, hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, die Juden, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Das ist wichtig, damit wir verstehen, was Johannes hier jetzt sagt in den Versen 12 bis 13. Wir haben drei Hauptpunkte heute Morgen. Erstens, nicht alle sind Kinder Gottes. Vers 12, nicht alle sind Kinder Gottes. Zweitens, geistlich geboren werden bzw. von Gott geboren werden, Vers 13. Und dann der dritte Hauptpunkt ist Rechte und Privilegien eines Kindes Gottes. Zunächst mal zum ersten Punkt, nicht alle sind Kinder Gottes. Und ich weiß, man hört das immer wieder so von Menschen, dass sie denken, ach, im Grunde genommen ist doch jeder Mensch, der geschaffen ist, letzten Endes ein Kind Gottes. Das ist nicht, was Jesus Christus sagt. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Und auch bei Beerdigungen wird teilweise gelogen, dass sich die Balken biegen. Nicht alle sind ein Kind Gottes. Wir sehen das schon im Vers 12, da heißt es, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, also hier geht es um Jesus, all denen jedoch, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er was? Er gab ihnen das Recht, Gottes Kinder zu werden. Dadurch kommt es schon zum Ausdruck, dass eben man nicht automatisch, nur weil man existiert, weil man geschaffen ist, dass man nicht dadurch automatisch ein Kind Gottes ist. Wir sehen das in einer Stelle auch im Johannesevangelium in Kapitel 8, als Jesus mit einigen Juden diskutiert. Ich lese euch mal die Verse 39 bis 44, das müsste auch genau hier vorne sein. Da sagen die Juden zu Jesus, unser Vater ist Abraham, erwidern sie. Jesus entgegnete, wenn ihr wirklich Kinder von Abraham wärt, würdet ihr auch so handeln wie Abraham. Stattdessen wollt ihr mich töten, mich, der ich euch die Wahrheit sage, wie ich sie von Gott gehört habe. So etwas hätte Abraham nie getan. Ihr handelt eben genau wie euer wirklicher Vater. Dann sagen die Juden, wir sind doch keine unehelichen Kinder Gottes, dürfen sie. Wir haben nur einen Vater und das ist Gott. Jesus erwiderte, wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben. Das ist immer ganz entscheidend. Menschen reden alles Mögliche über Gott. Woran du und ich es merken können, ist wirklich, liebt der Mensch Jesus Christus. Denn von Gott bin ich zu euch gekommen, nicht im eigenen Auftrag. Gott ist es, der mich gesandt hat. Aber ich kann euch sagen, warum mein Reden für euch so unverständlich ist und wie es kommt, dass ihr gar nicht fähig seid, auf mein Wort zu hören. Ihr stammt vom Teufel, der ist euer Vater. Harte Worte von Jesus Christus. Jesus Christus war ein Mann der Wahrheit. Und das ist eines der Beispiele, wo wir sehen, dass Jesus klar gesagt hat, nicht jeder Mensch ist automatisch, nur weil er geschaffen ist, von Anfang an ein Kind Gottes. Und wir sehen das gleiche auch dann im Epheserbrief, Kapitel 2, in den ersten drei Versen. Da wird es so geschrieben, da wird gesagt, ein Mensch, solange er noch nicht ein Kind Gottes ist, ist er geistlich gesprochen tot. Da heißt es in Epheser 2, Vers 1 bis 3, auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Also er spricht jetzt zu Christen. Christen sind Kinder Gottes. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenen Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt, wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Ich weiß, das sind harte Worte, aber es ist wichtig, dass wir das verstehen. Es gibt die Realität, dass Menschen geistlich tot sind am Anfang. Wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt, dann ist er geistlich gesehen geboren worden. Er ist zum Glauben, er ist zum Leben gekommen. Ein Mensch, der noch geistlich tot ist, der ist biologisch natürlich am Leben. Er atmet, er tut alle möglichen Sachen, er ist aktiv, er arbeitet, er hat Hobbys. Aber der Punkt, an dem man sehen kann, dass jemand geistlich noch nicht geboren ist, geistlich noch tot ist, ist, dass dieser Mensch sich letzten Endes nicht wirklich für Jesus Christus und für die Bibel interessiert. Das ist der Person im Grunde genommen egal und schwer. Die haben vielleicht den Namen Jesus schon mal gehört, aber das ist nicht so, dass sie wirklich begeistert sind von Jesus und sagen, wow, was für ein großartiger Gott. Das ist der Punkt, wo man wirklich sehen kann, jemand ist geistlich noch nicht zum Leben gekommen. Und ich hatte schon vielleicht vor 2, 3 Jahren mal das Beispiel gebracht von einem Mann im Gottesdienst, der ist jahrelang in Gottesdienst gekommen und an einem Sonntag nach dem Gottesdienst ging er nach vorne zum Pastor und hat gesagt, wow, meine Sünden sind vergeben, Jesus Christus ist am Kreuz für mich gestorben, er ist auferstanden, es ist gut mit mir, Pastor, warum hast du mir das all die Jahre nie gesagt? Und der Pastor hat geschmunzelt, weißt du was, hörte mal ein paar alte Predigten an, das habe ich jeden Sonntag verkündet. Das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus. Du bist allerdings mehrere Jahre eben geistlich noch nicht geboren gewesen. Du bist geistlich gesehen noch tot gewesen. In der Gnade Gottes hat Gott dir heute die Augen geöffnet und der Mann war verändert. Er war begeistert und hat gewusst, jetzt ist es wirklich gut mit seinem Leben und mit ihm. Und das führt uns zum zweiten Hauptpunkt. Geistlich geboren werden, beziehungsweise von Gott geboren werden. Lasst uns nochmals den Vers 13 anschauen. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Das bezieht sich natürlich auf den Vers 12, wo es heißt, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Dieses Jesus aufzunehmen, an seinen Namen zu glauben, heißt wirklich, Jesus Christus zu bekennen, zu sagen, hey, ich bin nicht perfekt. Es gibt Dinge in meinem Leben, die dir nicht gefallen, aber ich weiß, dass du voller Gnade und Liebe bist, dass du vergibst, deswegen bist du gekommen, deswegen bist du stellvertretend für mich gestorben, das Auferstehen, das wirklich Jesus Christus hinzulegen, aber auch zu sagen, an seinen Namen zu glauben, an Jesus zu glauben, ihm nachzufolgen. Und dann eben in diesem Vers 13, das ist nicht geschehen aufgrund ihrer Abstammung. Das heißt beispielsweise, die Kinder von Pastor Sam oder auch unsere Kinder, die werden nicht irgendwie zwangsläufig zu Christen, zu Kindern Gottes. Die müssen ganz persönlich zum Glauben an Jesus Christus kommen. Du kannst irgendeinen ganz hohen Pastor nehmen und wer auch immer. Die Abstammung bringt ihnen nichts. Wir haben es ja gerade gesehen, Johannes 8 mit den Juden und Abraham. Es muss individuell und persönlich geschehen. Und dann heißt es hier auch noch im Vers 13, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes, sie sind aus Gott geboren worden. Das heißt, die Bibel sagt ganz eindeutig, es reicht nicht, einfach nur ein besserer Mensch zu werden. Es reicht nicht, einfach nur ein besserer Mensch zu werden. Die Bibel sagt, was notwendig ist, ist, dass Gott in deinem und meinem Leben etwas ganz Neues macht, was ganz Neues schafft, wirklich vom geistlichen Tod zum geistlichen Leben zu kommen, wirklich auferweckt zu werden. Mir ist einmal das so ganz krass bewusst geworden, da ist ein Mann, den ich eigentlich sehr gut gekannt habe, der ist gestorben relativ überraschend und schnell. Und der wurde dann beerdigt und als ich an seinem offenen, an dem Sarg gestanden bin, so einen richtigen schönen Partyanzug angehabt. Und dann so eine richtige fette, dicke Zigarillo hier oben reingesteckt, also einen schönen Alkoholflasche. Und dann habe ich gedacht, man kann natürlich das ganz toll schmücken und ich bin überhaupt nicht gegen Feiern. Gott ist ja, ich habe vorhin gesagt, in seinem Innersten, Gott ist ein Gott der Liebe und Freude, voller Leben, Intensität. Christen haben mehr Grund zu feiern als jeder andere hier in dieser Welt. Aber man hat gemerkt, dieser Leichnam ist zwar schön geschmückt worden, aber es war krass, er war ja immer noch tot gewesen. Und so ist es auch bei dir und mir. Es reicht nicht, einfach so ein paar Schönheitsoperationen zu machen oder eine Zigarillo reinzustecken, einfach nur ein bisschen besser zu werden, sondern was du und ich brauchen, ist wirklich zum Leben erweckt zu werden. Und so heißt es dann auch im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, ist jemand in Christus, das heißt, glaubt jemand an Christus, so ist er wahr, so ist er eine neue Kreatur. Das heißt, er ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Christlicher Glaube heißt nicht nur so ein bisschen, dass du und ich ein bisschen moralisch modernisiert, verbessert, verschönert werden. Nein, christlicher Glaube heißt, dass Gott in dein Leben gekommen ist und dich und mich in der Gnade Gottes vom geistlichen Tod zum Leben in Jesus Christus gemacht hat. Das heißt, da ist etwas komplett neu und anders geworden in deinem und meinem Leben. Du wurdest körperlich geboren, weil Gott es wollte und getan hat. Jeder, der hier ist, ist als kleines Baby auf die Welt gekommen. Das geschehen, weil Gott es wollte und es getan hat. Und wir sehen dann am Ende von Vers 13, da heißt es, sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden, oder wörtlich gesehen, sie sind von Gott geboren worden. Wenn du an Jesus glaubst, dann bist du geistlich geboren worden, weil Gott es wollte und getan hat. Und das heißt, das ist eine Wahrheit, die dich und mich, wenn du an Jesus glaubst, zutiefst dankbar, aber auch demütig machen soll. Im Hinblick auf alle anderen Menschen in dieser Welt, zutiefst dankbar und demütig. Christen haben keinerlei Grund, irgendwie hochmütig oder stolz gegenüber anderen zu sein. Geistlich tot gewesen, aber in der Gnade Gottes wirklich zum Leben auferweckt worden zu sein, als ein Geschenk Gottes. Und das heißt dann natürlich aber auch in Vers 12, dass du und ich, wenn du das erkennen darfst, dass du eben nicht so perfekt bist, dass Dinge in deinem Leben sind, die Gott nicht gefallen, das heißt dann auch, dass du und ich wirklich aktiv sein sollen. Zögere nicht, Jesus Christus, deine Sünden zu sagen und wirklich um Vergebung zu bitten. Zögere nicht, das sind ganz wertvolle, heilige Momente, wenn du merkst, geistlich ist Gott bei dir am Wirken. Renne zu Jesus Christus, bring ihn dein Leben, bring ihn auch den Mist deines Lebens und du wirst die Gerechtigkeit von Jesus Christus, seine Vergebung und Gnade geschenkt bekommen. Aber zögere da nicht, wir sehen das dann im Epheserbrief Kapitel 2, da heißt es, doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, das heißt geistlich tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Und das führt uns zum dritten Hauptpunkt, Rechte und Privilegien eines Kindes Gottes. Es gibt alle möglichen sehr beschäftigten Leute und da ist es schwierig, einen Termin in ihrem Terminkalender zu bekommen. Ich habe immer mal wieder so Fotos gesehen von verschiedenen US-Präsidenten seit den 50er Jahren und da gibt es ganz bewegende Fotos, wie sie so an ihrem Schreibtisch sitzen, im Oval Office im Weißen Haus und mehrere von denen hatten ja auch noch kleine Kinder Und da gibt es immer wieder ganz tolle Fotos, wo der Präsident am Schreibtisch sitzt und ein kleines Kind spielt direkt vor dem Schreibtisch oder so in den Beinen vom Papa, vom US-Präsidenten. Und so ist es für ein Kind Gottes. Es ist wahnsinnig schwierig, einen Termin beim US-Präsidenten zu bekommen und auch bei allen anderen möglichen wichtigen Leuten. Sehr, sehr schwierig. Und natürlich gibt es auch eine Security und Sicherheit. Aber das kleine Kind, das kann einfach reinspazieren ins Weiße Haus, wenn der Papa am Schreibtisch sitzt, US-Präsident, und kann an seinem Bein spielen. Und so ist es für einen Mensch, der an Jesus Christus glaubt. Er ist geistlich vom Tod zum Leben gekommen. Er ist ein Kind Gottes. Das heißt, du hast ungehinderten Zugang zum lebendigen Gott. Du kannst jederzeit reinspazieren ins Weiße Haus, ins Ort des Gottes und bist wirklich beim lebendigen Gott. Ich spreche jetzt noch über ein paar andere Rechte und Privilegien. Es gäbe noch viel mehr. Nicht, dass ihr denkt, das ist jetzt eine Liste, die vollständig ist. Ein anderes Recht und Privileg ist, wenn du ein Kind Gottes geworden bist. Und wie gesagt, das Entscheidende ist dann, was Roland immer so schön sagt, das Herz aufzumachen, wirklich Jesus anzunehmen, ihn reinzulassen, ist, dass er dir dann, wenn du das tust, dass er wirklich dir komplett alles vergibt. Und ich weiß, wir haben alle Dinge in unserem Leben, auf die wir nicht stolz sind, aber wenn du es zu Jesus gebracht hast, dann ist es wirklich gut. Dann musst du nicht mehr darüber hin und her die Gedanken machen, dann ist es wirklich gut. Und es ist nicht nur gut und vergebens, sondern Jesus Christus schenkt dir dann auch seine Gerechtigkeit. Das heißt, er zieht dich so an den Mantel seiner Gerechtigkeit, dass Gott dasteht und dich anschaut und begeistert ist. Und ich weiß, das fällt dir und mir schwer zu glauben. Aber so ist es, wenn dir die Gerechtigkeit von Jesus Christus geschenkt wird und eingezogen wird, dann schaut dich Jesus Christus und auch Gott der Vater an und sagt, ich bin wirklich total begeistert über diesen lieben Menschen. Lieb geworden durch die Gerechtigkeit von Jesus Christus. Und wenn man ein Kind Gottes geworden ist, das heißt ja vom Begriff her schon, dass du und ich, wenn du an Jesus glaubst, adoptiert worden sind in die Familie Gottes. Ein adoptiertes Kind Gottes. Und was ganz heiß ist, es gibt ja einige Familien, die haben hier tatsächlich Kinder adoptiert. Ich hatte es in meiner Gemeinde in den USA, etliche Familien, die haben Kinder adoptiert aus China und Russland und so. Und wisst ihr, was spannend ist, wenn man mit denen spricht? Durch die Reihe sagen die, ich habe beispielsweise, ich bin jetzt gerade an einem, die habe ich vor 3 Wochen gesehen, den Dave, die haben 5 leibliche Kinder und haben dann noch ein 6. Kind aus China adoptiert. Und die sagen dir in die Augen, die sagen, weißt du was, in meinem Herzen macht es keinerlei Unterschied, ob das Kind mein eigenes biologisches Kind ist oder ob es mein adoptiertes Kind ist. Ich liebe jedes Kind genau gleich mit der gleichen Intensität. Erstaunlich. Man würde eigentlich denken, dass man im Herzen doch so ein bisschen mehr vielleicht dem biologischen Kind zuneigt. Durch die Bank durch höre ich von denen, dass sie sagen, als Christen jetzt, ich liebe das adoptierte Kind genauso wie mein biologisches Kind. Keinen Unterschied. Voller Liebe. Und der 5. Punkt ist natürlich dann Rechte und Privilegien eines Kindes, dass Jesus Christus bereits im Himmel für dich einen Platz vorbereitet. Und nicht nur irgendeinen Platz, sondern einen grandios schönen Platz. Und ich weiß, viele von uns machen sich Sorgen, wie wird sein im Alter und wie wird alles sein. Jesus Christus, wenn du an ihn glaubst, bereitet jetzt schon für dich einen großartigen Platz vor. Und das heißt, überleg dir, bist du bereits wirklich ein Kind Gottes? Kannst du ganz klar hinstellen und sagen, jawohl, ich bin heute hier und jetzt schon ein Kind Gottes. Wenn das nicht so ist, ich möchte Mut machen, auch jetzt einfach hier in der Stille in deinem Herzen zu sagen, Herr Jesus Christus, ich kenne dich noch nicht viel, ich weiß nicht viel über dich, aber ich möchte wirklich einen Anfang machen, heute, hier und jetzt. Nimm das, was nicht gut ist in meinem Leben, nimm die Schulden und die Sünden weg, schenk mir deine Gerechtigkeit, fang an in der Bibel zu lesen, komm in den Gottesdienst, suche Gemeinschaft mit Christen. Es ist im Leben das Allerwichtigste, dass du ein Kind Gottes bist. Wirklich ein Kind Gottes zu sein und es wirklich auch mit Sicherheit sagen zu können und wissen zu können. Wenn du bereits ein Kind Gottes bist, ist meine Frage an dich, Lebst du denn auch im Alltag mit den Rechten und Privilegien eines Kindes Gottes? Immer wieder erlebe ich auch bei Christen, dass Christen sich wirklich ganz stark Sorgen machen, dass sie überlegen und sagen, bin ich stark genug, bin ich hübsch genug, was es auch sein mag. Und da ist es wichtig zu wissen, du bist in Christus, du bist eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, etwas ganz Neues hat begonnen. In Jesus Christus hast du alles, was wirklich entscheidend ist. In Jesus Christus darfst du wissen, es ist dir vergeben und ich habe vorhin gesagt, die Gerechtigkeit Gottes wird dir in Jesus geschenkt. Das heißt, auch dass Gott der Vater dich so behandelt, wenn du das getan hättest, was Jesus getan hat. Und ich habe gesagt, in Familien, die Kinder auch adoptiert haben, dass sie die adoptierten Kinder genauso lieben wie die biologischen Kinder. Überleg dir mal, wie Gott der Vater Jesus Christus liebt. Mit welcher tiefen, herzlichen Liebe und Begeisterung dieses Verhältnis. Vater, Gott Vater und Sohn Jesus Christus. Und wenn du an Jesus glaubst, bist du absolut adoptiert worden in die Familie Gottes. Das heißt, Gott der Vater liebt dich mit der gleichen Liebe, wie er seinen Sohn Jesus Christus liebt. Und das ist etwas, was wir kaum glauben, kaum erfassen können. Aber das wirklich zu wissen, du bist aufgenommen worden wirklich in die Familie Gottes und bist von ihm für immer geliebt. Und auch wissen zu dürfen, du musst dir keine Sorgen mehr machen über die Zukunft. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Wenn du bereits ein Kind Gottes bist, möchte ich dir Mut machen, im Alltag, in den Herausforderungen, in den Spannungen, das zu genießen, diese Liebe Gottes, diese bedingungslose, treue Liebe Gottes zu wissen, zu deinem himmlischen Papa, Vater, Abba, kannst du immer rennen, du kannst immer in seine offenen Arme laufen und wissen, es ist gut mit deinem Leben durch das, was sein Sohn Jesus Christus gemacht hat. Und das möchte ich dir auch Mut machen, jetzt für das neue Schuljahr, wo das jetzt wieder alles startet mit dem Alltag, dass du und ich in diesem Sinne, in der Identität in Jesus Christus, mutig und fröhlich hineingehen in die Aufgaben, die anstehen. Und dann in der Liebe Gottes einfach auch gespannt zu sein, was Gott in diesem neuen Schuljahr vorhat und was er tun wird. Lasst uns mit der Kraft Gottes rechnen. Für Gott ist nichts unmöglich. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du wirklich Menschen vom Tod zum Leben, zum geistlichen Leben erwecken kannst. Und Herr Jesus Christus, wir möchten dich bitten, dass das noch für viel mehr Menschen hier im Raum München geschieht. Du weißt, dass wir äußerlich materiell überschüttet sind von deiner Gnade und Liebe, aber du kennst auch all die traurigen, die einsamen, die zerbrochenen Herzen inmitten von diesem materiellen Reichtum. Und Herr Jesus Christus, diese Herzen können nur geheilt werden durch eine Beziehung mit dir. Und so möchte ich dich bitten, dass du am Wirken bist, dass wenn Menschen spüren, dass du anklopfst an die Tür, dass du am Wirken bist, möchte ich bitten, dass wir fröhlich zu Jesus rennen und wirklich dir unsere Sorgen, aber auch unsere Sünden nennen und dann erleben dürfen, wirklich ein Kind Gottes werden zu dürfen, wirklich adoptiert zu werden in deine Familie, die geprägt ist von Herrlichkeit, von Gnade und von einer unbeschreiblichen Liebe. Amen.